Die Sommerpause fällt in Brüssel in diesem Jahr aus. Dafür sorgen dramatische Fernsehbilder von irakischen Familien, die auf griechischen Ferieninseln landen und dort auf die Unfähigkeit der Behörden stoßen. Über 100.000 Flüchtlinge erreichen inzwischen pro Monat die Ufer der Europäischen Union. Dabei hat man gerade mit Ach und Krach und großem Kommentatorengeschrei die griechische Finanzkrise überstanden. Aber Entspannung ist in diesem Sommer gestrichen. Denn die Rettung Griechenlands vor der Staatspleite dürfte allenfalls ein Vorgeplänkel gewesen sein. Die schiere Masse der Flüchtlinge aus den Krisen- und Kriegsgebieten Afrikas und des Mittleren Ostens zwingt die Europäer jetzt, sich einem ihrer größten Versäumnisse zu stellen. Sie haben keine praktikable, humane und faire Flüchtlings- und Migrationspolitik. Hier hat die EU jahrelang nach der Devise gelebt, wenn wir die Augen zukneifen, dann sieht keiner die Konstruktionsfehler. Am Beispiel der Griechenland-Rettung lässt sich noch einmal zeigen, wie dieses Europa funktioniert. Die Gegensätze prallen offen aufeinander, die Positionen scheinen unversöhnlich. Spielen heißblütige Südeuropäer mit, gibt es auch Beleidigungen, Türenschlagen und Theaterdonner. Am Ende sorgen dann die Erwachsenen dafür, dass eine Art Lösung geschaffen wird, mit frischem Geld und salvatorischen Formeln. Zu diesem Kreis gehören immer Deutschland, die Niederlande, manchmal Frankreich und ein paar weitere Länder, die Gemeinschaftssinn und Nationalinteresse in Einklang bringen können. Der große Skeptiker Wolfgang Schäuble hat zuletzt im Bundestag gezeigt, wie das geht. Ohne Leidenschaft, aber pflichtgemäß, verteidigte er das dritte Rettungsprogramm, an dessen Chancen er aus Erfahrung kaum glauben mag, das aber unter den Umständen für Europa die beste politische Lösung scheint. Jetzt aber zieht die nächste große europäische Krise auf und Angela Merkel hat schon vorhergesagt, dass sie wohl viel schwerwiegender wird. Das beginnt bei der Zuständigkeit. Asylpolitik ist Sache der Mitgliedsländer. Brüssel ist hier weitgehend außen vor. Und der betreffende Posten in der EU-Kommission eher schwach besetzt. Präsident Jean-Claude Juncker hat zwar schon im Frühjahr die Brisanz des Themas erkannt und es zur Chefsache erklärt, sich aber an der Bockbeinigkeit der europäischen Regierungen bislang die Zähne ausgebissen. Sein erster Versuch, gerade einmal 60.000 anerkannte Flüchtlinge nach einem fairen Verteilungsschlüssel unterzubringen, scheiterte am Starrsinn einer Ablehnungsfront vorwiegend aus Osteuropa. Wobei Großbritannien einmal mehr zeigte, dass es sich aus jeder konstruktiven Europapolitik abgemeldet hat und sofort sein Opt-out in Anspruch nahm. Der Streit um die Verteilung der Flüchtlinge in Europa geht um eines der letzten Bollwerke nationaler Selbstbestimmung. Die Frage, wer in einem Land zu welchen Bedingungen leben oder gar Bürger werden darf. Kaum ein Thema ist so sensibel, so von Emotionen bestimmt. In den meisten Ländern kommt bei der Debatte um die Aufnahme von Fremden schnell ein hysterischer Ton auf, der leicht in Ausländerhass umschlägt und rechtsnationalistischen Parteien zum Aufschwung verhilft. Aus Angst vor der Front National zeigt sich die französische Regierung hartleibig gegen Flüchtlinge. Aus Angst vor UKIP hat sich Premier Cameron zum Vorkämpfer einer regelrechten Anti-Ausländerpolitik gewandelt. Da finden sich die Deutschen derzeit in der Rolle der Guten und haben sogar die englischsprachige Presse auf ihrer Seite. Berlin wahre quasi im Alleingang die humanitären Werte Europas, lobt etwa die Financial Times. Daran können wir uns nun vorübergehend erfreuen, aber alle Flüchtlinge bei uns aufzunehmen, löst natürlich nicht das Problem. 60% der gegenwärtig Ankommenden, so schätzen Hilfsorganisationen, sind tatsächlich schutzberechtigt. Sie können nicht nur von Schweden und Deutschland aufgenommen werden. Das hat weniger finanzielle als politische Gründe. Die neuerdings erfreuliche Hilfsbereitschaft und Akzeptanz bei vielen Bürgern kann nicht grenzenlos ausgedehnt werden. Sie muss vor allem durch das Gefühl der Fairness gestützt werden. Und daran fehlt es völlig, denn bisher funktioniert Flüchtlingspolitik in der EU nach dem St. Florians-Prinzip. Jeder ist froh, wenn die Migranten woanders hängen bleiben. Der Kampf aber um die Neuformulierung dieser Politik in der EU wird die Mutter aller politischen Schlachten. Hier ein Verfahren einzuführen, das alle gerecht an den Lasten beteiligt, wird schwieriger sein als alles, was die EU bisher bewältigt hat. Richten wir uns also auf eine lange Reihe nächtlicher Gipfeltreffen ein, bei denen die Fetzen fliegen werden. Und Aussichten auf einen Erfolg gibt es nur dann, wenn die Bundeskanzlerin tut, was sie am liebsten meidet. Die Rolle der Vorreiterin und mächtigsten Regierungschefin in der EU aktiv einzunehmen. Denn außer ihr gibt es derzeit keinen Europäer von Gewicht. Überall wird klein, feige und national gedacht. Wenn Angela Merkel noch einen Platz im europäischen Geschichtsbuch will, der Kampf um eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik in Europa ist ihre Chance.